dich vertrieben. Wie dein Wille kommt zurück für unser Land zum neuen Krieg. Sprich der wahren Glaube, brüch mich der wahren Glauben. Erde mich frei, nicht drüben. Bringe du das deutsche Jugend, ja. Will im göttlich Wesen, du sollst unsere Welt genesen. Das Will im kommt zurück für unser Land zum neuen Glück. Willem, wo bist du geblieben? Die Verdrossen haben dich vertrieben. Willem, Willem, komm zurück für unser scheiß Land zum neuen Glück.